Kundgabe 2575. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.12.1942. Zeit- und Raumgesetz in der Ewigkeit. Der Leib vergeht und mit ihm auch das irdische Leid. Doch die Seele bleibt bestehen und führt ihr Leben im Jenseits weiter, entsprechend dem Erdenleben. Es sind die Leiden auf Erden daher nicht so hoch zu bewerten, weil sie ein Ende nehmen. Dagegen kann das Leid im Jenseits Ewigkeiten dauern, ehe die Seele zur Erkenntnis kommt. Sie kann aber auch völlig zeitlos sich in den Sphären des Lichtes bewegen, denn den Zeitbegriff hat die Seele nur im Stadium der Unvollkommenheit. Im Vollkommenheitszustand befindet sie sich außerhalb von Zeit und Raum. Der Zeitbegriff ist so nach der Gradmesser für die Reife der Seele. Solange sie noch das Empfinden hat, von Zeit und Raum abhängig zu sein, hat sie ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie ist noch nicht in die Lichtsphären eingegangen, in denen jeder Zeit- und Raumbegriff schwindet. Für die Welt ist dies unbegreiflich, weil sie noch gänzlich dem Zeit- und Raumgesetz unterworfen ist. In der Ewigkeit aber scheidet Letzteres aus. Und es ist dies ein unvorstellbar seliger Zustand, überall weilen zu können und zu wissen um alles, was war, was ist und noch sein wird. Diese Freiheit des Geistes macht seinen Seligkeitszustand aus, denn es kann sich die Seele bewegen, wo und wann sie will, ohne jemals zeitlich oder räumlich beschränkt zu sein. Hingegen ist die unreife Seele noch gebunden an Zeit und Raum, je nach dem Grade ihrer Unvollkommenheit. Sie ist wohl körperlich nicht mehr gehindert und kann weilen, wo sie will. Sie ist aber durch ihr irdisches Verlangen noch gefesselt an eine bestimmte Umgebung. Also sie legt sich selbst diese Fessel an, weil sie den freien Zustand nicht kennt und ihn daher zu wenig anstrebt. Zeit und Raum bedeuten immer eine gewisse Begrenzung und können daher nicht der Vollkommenheit entsprechen. So wie sich aber die Seele davon frei gemacht hat, erkennt sie die Seligkeit dessen und verlangt nimmermehr nach dem vorigen Zustand zurück. Denn Zeit und Raum überwunden zu haben bedeutet auch, ungehindert wirken zu können, wo und wie es die Seele verlangt. Sie ist nicht mehr gebunden an Zeit und Raum. Sie hat sich von den Gesetzen freigemacht, die Gott dem unvollkommenen Wesenhaften gab. Sie ist folglich dem Gesetzgeber von Ewigkeit nahegekommen. Sie hat sich mit dem verbunden, der Herr ist über Zeit und Raum, und folglich beherrscht sie gleichfalls das ganze Universum. Das heißt, sie kann weilen, wo sie will, und dies jederzeit, weil für sie das Gesetz von Zeit und Raum aufgehoben ist, so wie sie Gott nahegekommen ist. Denn dies ist der Zustand der Freiheit und der Vollkommenheit, dass das Wesen völlig ungebunden ist, dass es sich keinem anderen Gesetz mehr unterworfen fühlt als dem Gesetz der Liebe, dass sie aber nicht mehr bedrückt, sondern dass sie nur unendlich beglückend empfindet. Amen.